Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Oliver Gassner und endlich mal wieder How to AI und diesmal mit Timo von Vocht, bei dem ich schon gar nicht mehr weiß, wie lange ich ihn, wann ich ihn das erste Mal getroffen habe, bei irgendeinem Barcamp in Hamburg oder München oder Berlin oder bei irgendeinem anderen, damals sagte man noch 2.0 Event, ja, back in the day, wo wir noch bei 2.0 waren. Und alle anderen bei 1.x, wenn überhaupt 0.8. Und wir haben uns kürzlich unterhalten und dann hat er mir sehr coole Sachen erzählt, die er im Zusammenhang mit Marketing, und jetzt fällt es mir auch wieder ein, was es genau war, genau, sehr, sehr coole Sachen erzählt hat, die er E-Mail-Marketing ist ja voll der neue heiße Scheiß und so, und da hat er mir erzählt, was sie da für coole Sachen machen. Und Timo, aber erzähl mal, wer bist du und was machst du? Ja, also erstmal herzlich willkommen alle hier in diesem tollen Podcast. Ich freue mich riesig, dass ich dabei sein darf. Ich bin der Timo, ich bin seit 22 Jahren im digitalen Marketing unterwegs. Also ich war schon digitaler Marketer, als die meisten noch sehr klassisch unterwegs Ich waren. wollte gerade sagen, Und gibt es digitales Marketing überhaupt schon so lange? gibt es, lustigerweise, meine, die ersten Startups wurden in den 2000ern ja auch gegründet. Da gab es erstmal diese Bubble, die dann geplatzt ist. Ich bin aber trotzdem irgendwie dran geblieben. Und ich kenne ja Leute, die haben Handy-Videospiele programmiert, schon bevor es diese Bubble gab. Also von daher bin ich jetzt nicht der Älteste in diesem Bereich. Aber was mich immer bewegt hat, war, ich wollte irgendwas mit Marketing machen. Und wollte auch irgendwas mit Zahlen machen, aber gleichzeitig halt auch dieses Internationale. Bin fünfsprachig und gesagt, ich möchte einfach auch irgendwie meine Sprachkenntnisse anwenden können. Ich bin Diplom-Kulturwirt, habe also auch in Also Passau man kann studiert, auch als sozusagen. Diplom-Kulturwirt was machen, ne? Also da kriegt Genau, man noch einen Job. also Marketing hat ja auch sehr, sehr viel mit Sprache, mit Kunst, mit Bildern zu tun. Ich wollte gerade schon Und da fragen, bin was ist das Faszinierende an Marketing? Aber jetzt beantwortest du die Frage, bevor ich sie gestellt habe. Es geht eigentlich immer um einen Dialog, den man führt als Marke mit seinen Kunden. Und Marketing heißt für mich auf der einen Seite diese Kreativität ausleben und auch wirklich diesen Dialog offen führen. Das heißt aber auch nicht nur eben irgendwas pushen, sondern auch zuhören. Und wer sagt zuhören, der muss natürlich auch analysieren und verstehen, lernen, was der Kunde da draußen möchte. Das fängt im, wir halt kennen das alle, das Beispiel wurde jetzt oft zitiert mit dem Tante-Emma-Laden, wo der Verkäufer eigentlich schon weiß, was du magst, sich auf dich einstellt und natürlich dann auch einen kleinen Upsell macht. Also ich habe einen super netten Gemüsehändler hier in München-Sendling, der mich regelmäßig auch wieder auf neue Geschmäcker bringt, neues Obst, neues Gemüse, weil er mich einfach kennt und weiß, dass ich dann in bestimmte Richtungen auch experimentierfreudig bin. Ja, und bei der Metzgersfrau wussten wir auch, darf es ein bisschen mehr sein. Klassisches Oder du Upselling kommst auch. rein und sie fängt schon an zu richten, ne, was du. Also mein Genau. Metzger fragt mich jeden Also. Samstag wieder, was ich will, und eigentlich bis auf ist enorm leichte Varianz ist es immer dasselbe. Genau. Als Kulturwirt darf man ja ein bisschen BWL machen und VWL. Und die VWLer sagen von den BWLern, das ist ja keine Wissenschaft, sondern BWL ist eigentlich nur, man beschreibt die Situation da draußen, wie sie tatsächlich ist, reduziert das Ganze auf die Grundformel Gewinn gleich Umsatz minus Kosten. Und der VWLer analysiert dann schon noch ein bisschen mehr und geht mehr in die Wissenschaft und hat ein paar höhere mathematische Formeln. Weil der Mathematiker und Statistiker dann wieder sagen würde, ganz ehrlich, ja, ist auch nur ein Derivat von dem, was dann wirklich die Mathematiker und Statistiker richtig können und machen. Was ich spannend fand, ist, also Diplom-Kulturwirt ist mir sehr, sehr pluridisziplinär unterwegs. Also du machst BWL, VWL, du machst zwei Sprachen, hauptzeitlich, du hast Geschichte, Kunstgeschichte, Literaturwissenschaften, Politikwissenschaften, Musikgeschichte. Das sind alles Teile und du spezialisierst dich auf den Kulturraum, bei mir das war das Frankreich, deswegen habe ich oft viele Jahre in Frankreich gearbeitet. Und dann lernst du so einen Blick über den Tellerrand. Du stellst fest, dass wenn die eine Theorie, die dir verkauft wird vom einen Professor, stimmt, dass dann die andere Theorie falsch ist. Und das heißt, für mich auch immer, ich wollte immer hinter das Ganze und wollte einfach überprüfen, was stimmt denn jetzt eigentlich? Was kann ich denn eigentlich belegen? Auch wenn wir heute sozusagen ein bisschen im postfaktischen Zeitalter sind, ist es ja trotzdem auch so, dass gewisse Grundgesetze der Physik und ja, auch Wissenschaft einfach gelten. Wir sie aber nie für bare Münze nehmen sollten, sondern dass sich immer weiterentwickelt. Und so ist es halt beim Marketing auch. Ich fand es immer so sehr spannend. Marketing ist auf der einen Seite sehr situationsbezogen, jetzt bezogen. Ich muss jetzt Umsatz machen mit dem Kunden und muss mit ihm irgendwie in Dialog treten und ihn irgendwie davon überzeugen, dass ich das beste Produkt habe. Auf der anderen Seite ist es so, es gibt sehr, sehr viele Regeln oder also Limitierungen, die dazu führen, dass das Marketing eben bestimmte Dinge kann oder nicht kann. Wir haben, als ich angefangen habe im Marketing, und da war ich erstmal in der Marktforschung tätig und habe wirklich für so einen Ableger von Infratest in Frankreich gearbeitet und habe wirklich so große Reports erstellt. Wir haben Aktenordner mit Daten und mit Analysen gefüllt. Und meine Chefin meinte damals, von diesen 16, 18 Ordner, die dieser Kunde bekommt, was meinst du, wie viele von den Zahlen und Blättern ihn interessieren? Sie gesagt, eine. Aber ich Kam. weiß noch nicht, welche von diesen ganzen Also, Analysen. okay. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Ja. Aber sie hat gesagt, also zum Beispiel eine CMO hat zu ihr damals gesagt, ich habe aus eurem Ding herausgenommen, dass Farbleserdrucker einen gewissen Absatzdruck erzeugen werden in einer bestimmten Branche, in einer bestimmten Firmengröße übrigens, konnte damit meinen Umsatz um Faktor 5 steigern innerhalb von einem Jahr und wusste dann ganz genau, wo ich mein Marketingbudget hin posten muss und wo ich meinen Vertrieb hinleiten muss. Also Marketing ist halt auch viel Vorhersehen, Vorhersagen. Und das immer so auch ein bisschen am zweiten Steckenpferd ist halt immer so, es hieß dann immer, Timo ist irgendwo bei einer Lösung, verkauft irgendwas, was kein Mensch kennt. Und irgendwie so 2, 3 Jahre später braucht es jeder. Das Ne. fand ich halt auch das Spannende am digitalen Marketing. Und deswegen, ich fand es auch toll mit dem Barcamp, was wir damals zusammen gemacht haben. Da waren lauter Experten, die über die Zukunft berichtet, die so einen Blick in die Zukunft ermöglicht haben. Und das finde ich eigentlich so toll. Du hast so ein, wie eine Glaskugel im Marketing, im digitalen Marketing. Und da war ich gerne immer unterwegs und habe immer geschaut, also als einer der ersten so das ganze Thema Analytics auf den deutschen Markt gebracht. Damals AT Internet, die sind jetzt heute von Piano gekauft sozusagen. Die haben als First Man on the Ground quasi innerhalb von kürzester Zeit hochgemacht und hochgebracht. Und damals habe ich erstmal erfahren, was es eigentlich heißt, mit diesen Daten zu arbeiten, Marketingdaten zu erheben, Analysen zu fahren, zu schauen. Webanalyse sagt mir sehr, sehr viel über das Unternehmen, über die Kunden. Ich kann eben über die Webanalyse sehr viel in die Steuerung auch reingehen vom Also, Marketing. was genau verstehst du unter Webanalyse? Also, wir alle kennen Google Analytics, haben wir alle schon mal gehört. Webanalyse heißt für mich im Endeffekt, dass ich die Customer Journey, also wo erreiche ich den Kunden mit welchem Werbemittel, auf welchem Kanal, wie kommt er dann auf meine Seite, wie performt er auf der Seite, also konvertiert er zu, macht er einen Klick, schaut er sich was an, lädt er sich was runter, bis hin zum dann zum Abschluss, zum Erfolg, zum Kauf. Das ist halt sozusagen erstmal der obere Teil des Funnels. Es wird mit der Webanalyse eigentlich abgedeckt, wo ich dann schaue und auch analysiere. Also Hauptzweck natürlich ist, wenn ich Marketer bin, wo gebe ich das Werbebudget am besten aus? Ja, also Also auch welcher mit. Teil von meinem Werbebudget hat dann auch tatsächlich zu einem Es kann ja Umsatz sein, ich geführt? es kann ja sein, ich kriege über irgendeinen Kanal, keine Ahnung, Insta-Werbung, ganz viele Webseitenbesucher, aber die kaufen alle nicht. Ne? Dann kann ich Genau. es mir ja, also entweder muss ich dann die Insta-Werbung umstellen oder ich kann mir die Insta-Werbung sparen. Ne? Wenn die Leute, die den QR-Code aus der Zeitung abscannen, nachher alle kaufen, dann muss ich halt das machen. Ja? Also jetzt so als konkretes Beispiel. Ne? Also ich analysiere ja, woher kommen die Leute und werden die dann auch zu Kunden? Oder welchen Weg gehen die dann wirklich Kunden werden? Ne? Vielleicht dann Genau. lass uns mal noch eine kleine Schleife drehen. Und zwar, gut, jetzt Marketing und Werbung in einen Topf zu schmeißen, mögen die Marketer nicht und die Werber, weiß ich nicht. Was würdest du sagen, momentan im Marketing, wo sind da Leute auf dem Holzweg? Oder wo siehst du Entwicklungen, wo du sagst, nach meiner Erfahrung von ein paar Jahren ist das nicht, ist das nicht das, was funktionieren wird? Oder kann man das immer erst sagen, wenn es nicht funktioniert hat? Man kann eigentlich direkt an das gerade, was du gesagt hast, anknüpfen. Du hast das Problem, dass du viel Traffic erzeugt hast, du hast Leute konvertiert, du hast auch ganz viele E-Mails gesammelt vielleicht auch und mittlerweile sammelt man auch vielleicht Handynummern. Und ich habe sehr viel investiert in die Akquise der ganzen Kunden. Und wo jetzt die Marketer gerade sehen, dass sie umsteuern müssen, ist, wenn ich schon so und so viel Prozent Marktanteil habe, wenn der Markt nicht mehr weiter wächst, was mache ich eigentlich mit dem ganzen Kundenbestand und wie gehe ich damit um? Und das Zauberwort hier ist natürlich KI. Wir sind heute im How to AI-Podcast, aber das andere Zauberwort ist natürlich auch Automatisierung mit Hilfe von KI. Das heißt, ich kann mit meinem Marketingbudget und auch mit meinem Marketing-Team, da habe ich begrenzte Ressourcen. Das ist das, wo ich vorher dran gesprochen habe, ne? Wir haben begrenzte Ressourcen. Wir haben aber eine sehr, sehr große Vielzahl an Möglichkeiten, mit Kunden in Interaktion zu treten. Ich kann das aber nicht mehr für jeden Kunden wie im Tante-Emma-Laden 1:1 machen, sondern ich muss das halt hochskalieren. Ich muss schauen, wie kann ich mit möglichst vielen Kunden auf einer sehr persönlichen, individuellen Basis kommunizieren. Und hier hilft mir natürlich die Leistungssteigerung der Systeme, aber auch das Thema KI sehr, sehr stark. Jetzt haben wir auch über die Jahre hinweg, deswegen ist es schön, dass ich aus dem Analytics-Bereich komme. Ich weiß, welche Daten wir gesammelt haben, wie ein Data Layer aufgebaut ist, wie man Daten sozusagen aufbereitet. Ich weiß auch, dass man sie anwenden kann. Ich war auch bei Maximizer, habt ihr dann das AB-Testing damals nach Deutschland gebracht, was heute in jeder KI eigentlich Machine Learning drinsteckt, Und ja. Aber inzwischen ich machen sie musste ja damals, ABCDEF-Testing, ne? Also ja, aber zwei Leute das gucken auf Thema. LinkedIn und der eine sagt, ja, mein LinkedIn hat den Knopf und der andere sagt, mein LinkedIn hat den Knopf. Dann sage ich, Ja. jetzt hast du gelernt, was Aber AB-Testing ist. 2007, 2008 hat da noch kein Mensch gewusst, was das eigentlich heißt, ja. Dann haben wir Content-Varianten generiert und haben festgestellt, es gibt ja unbegrenzt viele, also unlimitiert viele Content-Variationen für das Thema On-Site-Personalisierung. Und AB-Testing, Multivariates-Testing, da bin ich genau beim richtigen Thema. Multivariates-Testing heißt, ich muss die Anzahl der Möglichkeiten auf eine beherrschbare Anzahl eingrenzen. Und Kunden muss halt schauen, dass ich, und da haben wir schon mit also linearer Regression oder Random Forest Modellen gearbeitet, um eben diese ganzen Anzahl von Variationen bei Multivariate-Testing und bei der Personalisierung auf ein verträgliches Maß runterzudampfen, mit dem wir dann umgehen konnten und dann genügend Abstand hatten zwischen zwei Variationen, um sagen zu können, hier ist ein signifikant höherer Uplift generiert. Diese ganzen Grundlagen werden heute oft in vielen Bereichen vergessen. Man geht einfach, es ist ja schon eingebaut im System, ne? Aber dass man eben auch eine gewisse Fallzahl braucht, um überhaupt eine klare Aussage treffen zu können. So, Ja, wenn du 20 und jetzt. Leute auf jeder Variante hast, dann brauchst du kein AB-Testing machen, ne? Und bei 200 Genau. wahrscheinlich auch noch nicht, weil du brauchst die zu verschiedenen Uhrzeiten, du brauchst die whatever, ja? Also, Ja. ja. Also wir hatten Also liebe damals so Leute, die. irgendwas mit Random Forest und so, das sucht ihr alles in der Wikipedia, das erklären wir jetzt nicht, weiß auch nicht, was es ist, klingt aber spannend. Ich hab zwei lustige oder zwei Beispiele, was mir jetzt gerade so untergekommen ist. Ich hatte eine Kundin, wir haben dann das nicht angeguckt, aber die macht Online-Coaching, so eher im esoterischen Bereich, ja. Und sagt eben, ja, die hat schon alles. Also die hat Sachen gemacht, die habe ich noch nicht gemacht. Ne? Irgendwelche Challenges und schreibt Instagram voll und macht und tut, ja, und hat auch ein paar Kunden gewonnen, aber sie gewinnt keine neuen mehr. Und dann habe ich gesagt, gut, was, also da ging es um ursprünglich, also da ging es einfach um Online-Kommunikation, dass wir mal Ping-Pong spielen. Und dann habe ich gesagt, habe ich ihr ein paar Vorschläge gemacht? Nee, alles habe ich schon, will ich nicht, bla bla bla. Und habe ich gesagt, okay, was wollen Sie jetzt genau von mir? Und dann hat sie gesagt, also ich habe jetzt gedacht, wir gucken mein LinkedIn-Profil an, wir gucken meine Webseite an und Sie sagen mir dann, welche Wörter ich ändern muss, damit die beiden zusammenpassen. Und dann habe ich gesagt, wenn das Problem wäre, dann würden wir ja gar nicht reden, weil dann würde ja eins von beidem funktionieren. Ne? Es ist ja nicht so, dass die Leute auf LinkedIn gehen und die Webseite daneben halten und sagen, passt nicht, da kaufe ich nicht. Ja, sondern ich habe gesagt, da stimmt irgendwas anderes nicht. Ja, fand ich also auch irgendwie witzig, dass, also ich meine, ich finde es eh immer witzig, findest du wahrscheinlich auch lustig, wenn der Kunde schon weiß, was die Lösung sein soll. Ne? Hatte ich auch mal bei einer LinkedIn-Schulung oder so, haben die auch gesagt, ja, wir wollen das alles mit der Page machen. Dann sage ich, nein, ja. Ja, Sie erklären uns jetzt, wie es mit der Page geht. Und ich so, nein, weil es geht nicht mit der Page. Ja? Also es sei denn, du bist sehr, sehr groß, wie auch immer. Anderes Beispiel, ich habe ganz, ganz tolle Rucksäcke, diese One-Made-Rucksäcke. Das machen ich glaube, zwei Entrepreneure aus Pforzheim, ja, Maschinenbauingenieure, die haben sich Rucksäcke ausgedacht. Gebaut werden die Dinger leider in China, aber ist halt so. Aber die sind halt cool. Ne? Jetzt schicken die mir. Obwohl, inzwischen haben sie aufgehört, glaube ich, aber die haben mir, oder ich sehe es nicht mehr, keine Ahnung, aber die haben mir wochenlang jede Woche eine Werbung geschickt, ich soll noch mal einen Rucksack kaufen. Ich habe bei denen schon drei oder vier Rucksäcke gekauft. Ja, mein Sohn hat jetzt einen, ich habe inzwischen einen kleinen, einen mittleren und einen Ja. großen. Der Sohn hat den mittleren. Ja, was denken die jetzt, wie viele Rucksäcke ich kaufe? Ja. Also, und da fiel mir dann wieder Dr. Oetker ein, ne? Die wollten Backpulver verkaufen. Was haben sie gemacht? Sie haben nicht erklärt, wie toll Backpulver ist, sondern sie haben einfach Kuchenrezeptbücher gemacht, ne? Oder Burda, ne? Die wollten Dingsschnitte für Schneidersachen, Schnitte verkaufen, haben ein Modemagazin gemacht und nachher ein Medienunternehmen. Ja, also, aber anstatt dass er mir erzählt, keine Ahnung, ja, wo ich überall hinfahren kann, sodass ich Spaß an meinem Rucksack habe. Ja, erzählt er mir alles. Jetzt den Rucksack, den gibt es jetzt auch mit NASA-Aufdruck. Ja, klar, dann kaufe ich mir denselben Rucksack nochmal mit einem NASA. Nein. Ja. Oder Ja. was war noch? Also irgendwas, wo ich dann immer denke, ah ja, ich habe ganz tolle Rasierer, Shavent heißen die. Ne? Das ist alles ohne Plastik und mit nachfüllbaren Klingen und so weiter. Und die sagen mir immer, jetzt kauf noch den kurzen und jetzt kauf den langen und jetzt gibt es den langen noch mit irgendwas. Und ich denke, ja, was glaubst du, mit wie viel Rasierern kann ich mich denn gleichzeitig rasieren? Ne? Selbst wenn ich jetzt ein Haus mit drei Badezimmern habe, nach drei Rasierern ist halt und einen im Kulturbeutel ist dann halt irgendwann Schluss. Da denke ich dann immer, also ich verstehe es manchmal einfach nicht. Ja? Das ist das, was so aus meiner Sicht irgendwie da schief läuft. Dass du sagst, so, jetzt hast du das gekauft, jetzt kauf's noch mal. Vor allem, also wenn das jetzt ein Joghurt ist, das verstehe ich das ja. Aber es ist ja kein Joghurt, das geht ja nicht nach 2 Wochen kaputt. Du sprichst drei grundsätzliche Probleme im Marketing an. Das erste ist das Thema, also wir haben es im AB-Testing damals Hippo genannt, Hippo Highest Incomes Persons Personal Opinion, was dem Kunden denn am besten gefallen sollte. Das ist die eine Sache. Über AB-Tests oder über mittlerweile Machine Learning kannst du herausfinden, was der Kunde tatsächlich möchte und welche Variante und so weiter. Das ist aber für jeden Kunden unterschiedlich und ich glaube, der Oliver und der Timo haben vielleicht völlig unterschiedliche Geschmäcker und Anforderungen, wenn es an so einen Rucksack geht. Ich hatte das gleiche Thema mit meinem Gartengrill. Man kauft sich keinen zweiten Gartengrill, nachdem man schon einen hat. Es passt einfach keiner hin. Und das heißt für mich aber auch, wie gehe ich als Marketer mit diesem Thema Dialog mit dem Einzelnen? Also es geht um die 1:1 Personalisierung. Das heißt, wenn ich einen Gartengrill gekauft habe, erwarte ich eigentlich eher, dass ich dazu Zubehör bekomme, sozusagen angezeigt bekomme oder andere Sachen für den Garten, die der gleiche Rezepte, Baumarkt was auch eben auch immer. hat. Ja, also das heißt, ich muss mehr lernen über meine Kunden. Wir hatten lange Zeit das Problem der fehlenden Daten. Hier haben wir mittlerweile dieses Problem haben wir weitestgehend gelöst. Es gibt sehr tolle Lösungen wie Customer Data Plattform, habe ich auch eine in den Start gebracht vor ein paar vor über einem Jahrzehnt. Vielleicht Ja, machen wir mal eine also, Liste von Sachen, die du nicht gemacht hast, also, ne? also wir haben in allen diesen Spielarten schon gespielt. Also die Ja, sagen wir so, die ja. Probleme wurden jetzt nacheinander gelöst. Also das erste Ja. Problem war das Thema Analyse, überhaupt Daten erheben. Dann das zweite Thema ist das ganze Optimieren, dass wir mehr Conversions haben, dass wir mehr Kunden bekommen. Das dritte Thema ist, jetzt haben wir die Kunden, die analysieren wir die Kundenbestandsdaten. Da haben wir die CDP oder mittlerweile geht es hin zum Echtzeit-Data-Warehouse-Ansatz. Also das heißt cloudbasierter, hochskalierbarer Data-Warehouse-Ansatz. Jetzt habe ich aber diese ganzen Daten. Jetzt habe ich als Marketer ein großes Problem und deswegen bin ich jetzt wieder in eine neue Firma gegangen. Und So, zwar ein jetzt großes kommen wir zum Problem. Thema, Jetzt sind wir liebe beim Freunde. Thema. Ich bin bei Movable Ink, also bewegliche Tinte auf Deutsch, gelandet, weil ich festgestellt habe, dass viele Marketer momentan einen Overkill an Daten haben. Aber wenn es um die ganze, das Setup von den Grafiken und den Bildern geht, die Bildsprache, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, ja. Wir haben oft noch sehr, sehr textlastige E-Mails, die null konvertieren. Oder würdest du, also ich habe mal einen Marketer gefragt, du hast hier eine drei DIN A4 Seiten lange Landingpage, nur Text, dann noch juristischer Fachjargon und unten ist so ein kleiner Button links. Und hast du das schon optimiert? Ja, habe ich alles schon getestet, AB getestet. Funktioniert wunderbar, habe ich gesagt. Also entweder, weil die Kunden es wirklich müssen oder weil sie wirklich gar nichts davon durchlesen und einfach unten auf den Button drücken. Einfach Aber scrollen. es ist nicht usable. Das ist die Ja. eine Sache. Und wenn Ja. gerade im 1 zu 1 Messaging, also wenn es um E-Mail, SMS, Mobile, In-App-Messages, WhatsApp kommt jetzt als nächstes. Wenn es da um diese Content-Generierung geht, da stehen eben dem Marketer oftmals 1 Million Kunden, die man bespaßen muss. Also lass es mehr 100.000 sein, und denen ich jede Woche ein, zwei E-Mails schicken soll. Jetzt habe ich drei Leute im Marketing-Team sitzen, vielleicht noch einen Grafikdesigner, wenn ich ganz viel Glück habe, oder eine Agentur, die mir diese ganzen Contents netterweise erstellt. Aber die sind natürlich nie eins zu eins, sondern die sind one to many. Und dann kommt es eben genau zu dem Thema, ich habe halt jetzt diese Gasgrill-Kampagne oder die, was weiß ich, Rucksack-Kampagne. Ich habe halt vielleicht auch nur dieses Produkt. Und dann wird an alle, die in meinem Verteiler sind, wird was rausgehauen. Was ist der Erfolg? Und das habe ich in einer meiner ersten Jobs gelernt. Wenn du ein CRM-Datenbank hast, und ich habe auch Datenbankpflege und Management gelernt, ist es einfach so, nach einem Jahr sind 70% der Daten obsolet. Wenn du Kampagnen rausschickst, hast du pro Kampagne so zwischen 1 und 3% Leute, die sich unsubscriben, wenn du Glück hast. Ja, es können auch viel mehr sein. Je mehr du Wenn du mit schickst, dem desto falschen mehr Content, Unsubscribe. dann bist du ganz schnell weg. Hast du deinen ganzen Verteiler. Und dein Verteiler ist, also wenn man sich die Zahlen mal anschaut, durchschnittlich machen die Firmen mit ihrem E-Mail-Verteiler da draußen 20 bis 30% ihres E-Commerce-Umsatzes. Das sind 20 bis 30% von deinem Umsatz machst du mit den E-Mail-Verteilern. Ja? Und das heißt aber, wenn ich hier den falschen Content raussende oder wenn ich Content raussende, der gar nicht performen kann, weil er völlig fehlgetargetet ist, ja, dann schieße ich mir quasi als Marketer selber in mein Umsatzziel, ins Knie. Ja? Und das ist die Frage, wie kriege ich das gelöst? Also das heißt, auf der einen Seite haben wir bei Movable Ink das Thema mit dem personalisierten Content gelöst. Auf der anderen Seite, und das ist, da gibt es ein Produkt, das heißt Studio, das funktioniert so, dass ich einfach über Datenschnittstellen, Content-Schnittstellen zum Zeitpunkt der Öffnung einer Nachricht ein Bild generiere, was verschiedene Layer enthält, was 1 zu 1 getargetet ist für jeden einzelnen Nutzer, der die E-Mail öffnet. Ja, das heißt wirklich, da ist dann wirklich ein Produkt drin, das dich vielleicht gerade interessiert, das du noch nicht gekauft hast oder das jetzt gerade im Angebot ist. Da ist ein Call to Action, da ist dein Name drin, da ist vielleicht auch dein, was sagen andere Nutzer dazu, direkt im Bild mit eingebaut, um ein bisschen mehr Vertrauen auch zu schaffen für dieses Produkt. Oder wenn es um eine Reise geht, die Verfügbarkeiten in Echtzeit zum Zeitpunkt der Öffnung. Also alles ist Content, der in Echtzeit generiert wird auf Basis von Daten. Das ist die eine Lösung, die wir haben. Das ist Da muss ich sozusagen die mal kurz Ausgangslösung. reingrätschen. Das ist ein alter digitaler Traum von mir, ja, dass ich sage, ich möchte ein Aldi-Prospekt auf E-Paper, in dem nur Sachen drin sind, die einen USB-Anschluss haben oder die scharf schmecken. Ja? Oder halt irgendwann, also, ne, also der genau das zeigt, was ich kaufen will und nicht das, was ich nicht kaufen will, was mich überhaupt nicht interessiert. Das stört mich immer an diesen Payback-Dingern. Ja? Die schicken mir Voucher für Läden, die gibt es im Umkreis von 20 Kilometern gar nicht. Und wenn dann irgendwo, wo ich definitiv nicht freiwillig hinfahre, schon gar nicht zum Einkaufen. Ja? Also, wo ich dann immer denke, um Himmels Willen, ja, jetzt macht ihr Print on Demand und alles Mögliche und habt in 500 oder keine Ahnung, wie viele Briefe, die mir schon geschickt haben, die haben einfach nicht gelernt, ich gehe nicht zu Apollo Optik. Ja, zum Beispiel oder so, ja. Nichts gegen Apollo Optik ist sicher ganz toll, aber da war ich noch nie und ich glaube, ich war da einmal und das war irgendwie komisch. Da haben sie mir irgendwas Komisches erzählt und seitdem gehe ich da einfach nicht mehr hin, fertig. Ja, ist ja nicht so, dass ich da Ich habe jetzt einen wunderbaren Handwerker-Optiker, der ist ganz toll. Und Aber das zeigt ja wieder das 1 zu 1. Du musst ja, in diesen 1 zu also 1 muss, Dialog mit dem ja, Kunden. Du aber das brauchst. müssten die doch lernen, dass ich jetzt in 20 Jahren, wo ich jetzt Payback habe, noch niemals einen Gutschein von Apollo eingelöst habe oder so. Oder von irgendwas anderem, ja. Also ich kenne die Firma Payback recht gut und ich habe die auch, Okay. also ich habe mich mit den Leuten da auch unterhalten. Also das macht schon Sinn, was die da machen. Das ist halt, Ja. da sind die Geschäftsziele wiederum andere und du bist auch Ja. nicht ihr Kunde. Ja, das muss man einfach dazu wissen, dass bei Payback ist halt letztendlich der Payback, letztendlich die Brand, die Payback nutzt, ist deren Okay. Kunde. Und da Ja. geht es einfach um Programme, die Ja. eben dazu führen, dass gewisse Produkte verkauft werden, bestimmte Promotions auch an den Start gebracht werden. Da kann Ja. jetzt Payback gar nicht so viel machen. Wir arbeiten viel mit Loyalty-Programmen von unseren Kunden, dass wir quasi das auch integrieren, dass wir eben auch die Präferenzen der Nutzer berücksichtigen und dass eben bei der Ausspielung von Content dann dieses dann mehr zum Tragen kommt. Und das ist, glaube ich, auch der Weg, den jetzt viele einschlagen gerade, dass man halt sagt, ich möchte eigentlich meinen Kunden über das Loyalty-Programm auch besser kennenlernen, auch für seine Treue belohnen. Das geht bis hin zu Gamification, dass man eben bestimmte Verhaltensweisen vom Kunden uns belohnt und gleichzeitig aber auch dem Kunden was Gutes tut. Ja, es geht ja nicht immer nur, den Kunden abzuzocken, es geht ja auch darum, dass man sagt, okay, ich möchte einfach, dass mein Kunde happy ist und gerne zu mir wiederkommt. Ja. Und wie schaffe ich das? Indem ich eben wirklich auf seine Bedürfnisse, auf seine Wünsche eingehe. Und diese Wünsche wirst du bei uns, kannst du eben als Regelwerk hinterlegen, dass du sagst, wenn ein Kunde solche und solche Präferenzen hat, ja, männlich ist oder weiblich ist oder weiß ich, Familienmensch ist mit Kindern oder Kleinkinder, große Kinder, keine Ahnung, wenn jemand einen Garten hat, das sind ja alles Merkmale, die ich im klassischen Printmailing früher auch immer versucht habe zu berücksichtigen, weil ich gar nicht so viel raussenden konnte. Aber heute im Content-Bereich sind es auch Merkmale, die helfen können, ganz gezielt eins zu eins in die Kommunikation zu gehen. Und da sind wir noch gar nicht bei KI, da sind wir jetzt noch ganz flach bei datenbasiertem Marketing, aber Content-Automatisierung, das ist der erste Schritt. Ich Und habe noch dann eine geht es in Richtung Sekunde. KI. Also jetzt müssen wir natürlich dann gleich mal was zeigen, aber ich habe noch ein wunderbares Beispiel, das wirklich total aktuell ist. Netto. Netto hat eine Osterverlosung. Ja. Und du kriegst immer, wenn du eingekauft hast, also das ist halt der Laden hier im Ort, wo es am meisten gibt. Wir haben nichts, also wir haben noch einen Tante-Emma-Laden und dann ist Schluss. Und halt Metzger, Bäcker, tralala, aber halt einen Supermarkt gibt es einfach nur den. So. Und ich finde auch gar nicht so schlecht, weil ja, Bio, viel Bio-Sachen, tralala, so. App, ja, dann tun sie immer so, also du scannst einen QR-Code ein und dann musst du irgendwann noch, dann läuft so ein Ding vorbei und dann musst du noch auf Stopp drücken. Jetzt habe ich zum Beispiel gewonnen, zweimal Burger Buns. Ja, ich habe noch nie in meinem Leben beim Netto Burger Patties gekauft. Ja. Jetzt gewinne ich Burger Buns, aber zweimal, ja. Cool wäre ja, wenn ich noch Burger Patties dazu gewinnen würde, ne? Aber, und, also, die wissen eine ganze Menge von mir, ja, weil die wissen ja, was ich alles gekauft habe. Die kennen ja jeden inzwischen, lass mir den Kassenzettel digital geben. Die wissen alles. Alles, was ich da kaufe, wissen die. Und Burger Buns passen irgendwie überhaupt nicht dazu, ne? Oder ich habe auch irgendwelches andere Zeug gewonnen, wo ich denke, ja, also soll ich mir überhaupt die Mühe machen, das im Regal zu suchen, ja? Weil ich habe jetzt die Gutscheine auch noch digital in dem Ding drin, ja? Die wissen so viel von mir und anstatt jetzt zu sagen, Mensch, du kaufst immer diese Maultaschen, probier doch mal die Premium-Maultaschen oder so, ja? Oder du kaufst diese Tortellini, probier doch mal jene, ja? Ja, klar, aber so wie du sagst, wahrscheinlich hat halt der Hersteller von diesen Burger Buns mit denen, ja, also das ist halt einfach, die verkaufen einfach diese Visibility, ja. Aber im Endeffekt verärgern sie doch den Kunden, weil der sagt, ich fühle mich nicht verstanden, gesehen, angesprochen, whatever. Aber jetzt kommt KI und jetzt wird alles ganz toll. Also jetzt gucken wir mal an, was er da macht. Ich fand auch das Fußballbeispiel schön, wenn du das zeigen kannst, darfst, wie auch immer. Ja, ich hab's jetzt heute nicht alles mit vorbereitet, aber natürlich im Nachgang kann jeder sich gerne bei mir melden, auch über Ja. LinkedIn sich mit mir connecten Ja. und ich helfe gerne auch da mit weiteren Beispielen. Ich kann es ein bisschen Ja. beschreiben nachher. Ich wollte heute eigentlich eher so ein bisschen in die Theorie gehen, also in die Ja, genau. Praxis, Ja. dass man erstmal die Grundlagen hat, worum geht es eigentlich. Also bei uns Okay, ist so, gut. dass wir gesehen haben, dieses Problem, genau was du jetzt gerade beschreibst. Unsere Firma kommt aus New York, also ist eine US-Firma, aber hat auch einen sehr starken Footprint in der Zwischenzeit hier in der Dachregion. Unser Team ist letztes Jahr ums Doppelte gewachsen, großes Büro und hat also auch viele tolle Kunden und Brands und Logos hier gewinnen können. Wir haben festgestellt, die Marketer können oder wollen natürlich sehr, sehr viele Sachen machen, sind natürlich aber auch von ihren Kollegen aus den verschiedenen anderen Fachabteilungen, insbesondere E-Commerce, geht es natürlich in Vertrieb, dann Produkteinkauf und so weiter. Also es gibt viele Abhängigkeiten im Marketing, das ist die eine Sache. Und es gibt viele unterschiedliche, teilweise sich selber kannibalisierende Ziele. Das heißt, auf der einen Seite möchte ich Sachen abverkaufen, auf der anderen Seite möchte ich den Kunden happy machen, auf der dritten Seite habe ich meinen Produktmanager, der sagt, du musst jetzt das verkaufen. Und die Frage ist halt natürlich auch, wie kriege ich das alles überein? Und das schaffe ich nicht mehr in einem manuellen Prozess. Ja, also so wie man früher sozusagen dann Produkte in den Prospekt rein, dann hat man es in den Druck gegeben, 2 Wochen schon vorher, dann ist es rausgekommen und dann standen die Dinge im Regal und ich wusste, wie viel das ungefähr kostet. Das ist halt die alte Welt. Also die neue Welt ist natürlich zu sagen, ich habe hier einen Kunden, der hat bestimmte Präferenzen, Vorlieben, ich habe ein bestimmtes Umsatzziel, ich muss aber auch den Kunden bei Laune halten. Wie kriege ich da eine Balance hin? Wie kriege ich das hin, dass es automatisiert abläuft und dass ich nicht bei jedem von meinen, weiß ich, 100.000 Kunden muss ich jetzt nicht für jeden einzeln irgendwas generieren. Das machen wir mit der Lösung DaVinci von Google Inc. DaVinci ist eine Ensemble-AI-Lösung. Das heißt, wir setzen verschiedene KI-Modelle ein in Kombination, um eine möglichst große Personalisierung, Relevanz für den jeden einzelnen Nutzer zu erzeugen. Gleichzeitig eben auch also vor allem im E-Mail-Bereich, natürlich auch im Mobile-Bereich, aber E-Mail-Bereich zum Beispiel eben, dass die Betreffszeile brandkonform ist, aber trotzdem für den Oliver Gassner perfekt passt, ja, oder für den Timo von vorn. Dass die Bildinhalte dann eins zu eins auch mit dir eine Resonanz erzeugen, einfach mit dir passen, ja. Ja. Also wir analysieren quasi mit Bilderkennung sozusagen genau jedes Bild und schauen, welche Bilder werden denn von welchen Typen von Kunden eher akzeptiert oder sind für die ein besserer, ja, Aufmerksamkeitstrigger, ja, als andere. Dann eben, was für Produkte soll ich wann wie einsetzen? Also das ganze Thema Machine Learning, ja, welche Produkte kann ich denn überhaupt welchen Nutzern anbieten? Das natürlich auch oft mit Daten kombiniert über das bisherige Kaufverhalten, aber auch Predictive Modeling, dass man eben sagt, was sind denn zusätzliche Produkte, dass man eben nicht den Webergrill zum 25. Mal angezeigt bekommt, sondern eben, was passt denn eigentlich als nächstes dazu und was haben andere Nutzer gekauft? So ein bisschen, also Amazon ist einer unserer Kunden sozusagen, also ein bisschen das, was man bei Amazon eigentlich schon als Standard hat, dass man Ja. deshalb auch bei anderen Firmen dann eben weitertreiben kann. Na, also, und schauen kann, wie kann ich immer weiter optimieren in diesem Dialog, ohne dass ich jetzt manuell alles ansetzen muss. Was der Marketer aber weiter braucht, ist natürlich die Kreativität. Also mit welchen Kampagnen gehe ich raus? Welche Assets stelle ich bereit, auf der Basis, der die KI dann die raussenden kann? Natürlich müssen die Assets der Brand gehören. Die Assets müssen auch erstellt werden. Also wir nehmen dem Grafikdesigner letztendlich seine Grundarbeit nicht weg. Ja, er muss jetzt nur nicht 500.000 Variationen desselben Assets erstellen, sondern also er erstellt bestimmte Brand Assets, die wir dann quasi verwenden können, auf der die KI dann trainiert wird, sodass sie diese Brand Assets auch nicht so one-off passieren, sondern dass ich die ja regelmäßig auch wiederverwenden kann, weil wir wissen ja, welche Assets schon gesehen wurden und welche nicht. Ja, also das heißt, wir können natürlich auch gerade teuer erzeugten Content, das ist ja oft mal auch ein weiteres Problem, nicht nur die Manpower, die man reinsteckt, sondern auch natürlich die Kosten für jeden Content, dass man eben die immer weiter auch optimiert. Also es bringt nichts, Content auf Halde zu erzeugen, der nicht performt, sondern ich muss schauen, welcher Content performt wie, mit welchen Zielgruppen, mit welchen Zielen. Und dann muss ich natürlich auch schauen, abgesehen von der Content-Erstellung und von der Auslieferung, was für Zielvorgaben gebe ich denn dem Programm? Ja, und da kann ich als Marketer unheimlich viel steuern. Da sitze ich quasi wie so im Flugzeug. Cockpit und fliege quasi meine Kampagnensteuerung. Ja, das meiste macht der Autopilot bei uns dann schon. Aber ich muss auch bei Start und Landung, aber auch wenn mal was nicht so passt oder wenn eine neue Flugroute angegeben wird, dann muss ich natürlich schon diese neue Zielvorgabe, muss ich dann in das Programm mit einarbeiten, muss es austesten und muss verstehen, was geht. Und das sind die Sachen, wo ich sage, der Marketer hat eine ganz tolle neue Rolle in dem KI-Bereich. Ja, muss nicht mehr so manuell irgendwas frickeln und irgendwas ausschneiden und irgendwo aufkleben, kopieren und einscannen, sondern eigentlich ist er keine bessere Sekretärin mehr, sondern ist wirklich der neue Marketer ist ein Flugzeugpilot, der quasi mit Hilfe dieser Maschinen sozusagen diesen Dialog gut startet und auch gut landet ab und zu mal wieder am richtigen Flughafen mit dem richtigen Ziel und mit nicht zu hohem Treibstoffverbrauch. Also das heißt so ein bisschen als Analogie, ich steuere, was passiert. Die KI macht sehr, sehr viel automatisch. Ne? Und da bin ich halt das Spannende, weil ich selber auch in der KI-Beratung schon war, wie man diese KI-Modelle miteinander verknüpft anwenden kann und daraus wieder was Neues entsteht. Und ja, was ich halt momentan höre von vielen Marketern, ist halt, dass sie im Endeffekt nur LLM-Modelle, also Generative AI, nutzen, um irgendwelche Bilder zu erstellen mit irgendwelchen Prompts. Und das ist so, das ist ungefähr so, wie wir früher Word und Excel haben lernen müssen, um so mal Basis zu sagen. Also klar, ich muss heute einen Prompt schreiben können, um irgendwie was aus der KI als Ergebnis zu bekommen. Aber das ist nicht Marketing. Ja, das ist nur im Endeffekt jetzt ein Handwerkszeug, das ich zur Content-Erstellung nutzen kann. Aber das, um was es geht, diese One-to-One-Steuerung, Automatisierung von Content, Kampagnen, Analysen und Optimierung dann auf die Geschäftsziele, auch auf die Vorgaben natürlich, die auch am Markt herrschen. Da brauche ich heutzutage große Systeme, die mir da helfen, im Wettbewerb zu bestehen. Wer das heute verpasst, muss ich auch ganz ehrlich sagen, der wird relativ schnell da auch an die Wand gedrückt. Wir sehen jetzt in Deutschland, wie es der deutschen Industrie gerade geht. Das ist oft auch selbstverschuldet. Wir haben uns sehr oft, also wir haben am Anfang sehr viel investiert in sehr große Legacy-Stacks, haben sehr viel Geld auf ein Problem geworfen, haben uns aber nicht kreativ mit den Lösungen befasst. Ja. Heute So, geht es so wie eigentlich mein eher Beispiel darum. von vorhin, ne? Da stimmen wohl zwei Worte nicht auf den beiden Webseiten. Nein, das ist nicht das Problem, ne? Das Problem ist, Genau. dass du anders Kunden suchen musst oder so, ne? Oder es war ja wohl auch so, dass Deutschland im Bereich sowohl Gasauto, Elektroauto, whatever, ja, schon relativ weiter war. In Konstanz hat sozusagen durch Altmaier, die haben jetzt ein wunderbares Veranstaltungsforum, da war aber vorher eine Solarpanelfabrik drin, ne? Die hat halt einfach Puff gemacht. Bevor das erste Solarpanel da rausgewandert ist, war das Ding schon pleite. Ja. Also. Ich habe mal eine kleine Visualisierung von Ja, dieser genau. Ja, lass uns Lösung. das mal Das wollte ich noch anschauen. ganz kurz Also, zeigen, dass man es ein bisschen anschaulicher hat. Ja, genau, mach das mal liebe groß hier. Podcast-Hörer, wir versuchen das jetzt so ein bisschen zu beschreiben, beziehungsweise schaut doch auf dem YouTube-Kanal vorbei. Es geht einfach Oliver Gassner oder Timo von Vocht eingeben, dann findet ihr das. Also wir haben vier Felder, ne? An Ensemble Approach to AI, ein Fingerabdruck, sozusagen vom einen zum anderen. Und dann haben wir Also eben wir Deep Genau, Learning, also wir haben Machine verschiedene Learning. KI-Modelle sozusagen. Ja, Ne? Also genau. Beschreib doch mal kurz. ich Vielleicht beschreibe mal ein kannst du. bisschen, was passiert hier. Also wir haben ein Vision KI-Modell, wo es um Deep Learning geht. Also die Analyse von der Sprache, Language Classification, also was ist die Tonalität von dem Werbetext sozusagen in dem E-Mail. Image Classification, was steht in dem Image? Ist das ein Mann, Frau? Ist das mit Kopf, ohne Kopf? Ist das angezogen, unangezogen? Whatsoever, ja, so, da kann, also Image Classification kann auch sein, sind es mehrere Produkte, also unglaublich viele Möglichkeiten natürlich, wie man auch Bilder darstellt. Dann eben, dass man, welche Contents sozusagen short-lived sind, welche ja, welche weiteren ja, Themen kann man da noch mit reinbringen, sozusagen Enrichment dieses Contents. Also insgesamt geht es darum, wirklich zu verstehen, wie ist diese ganze Werbe-E-Mail aufgebaut, die dann von den Nutzern empfangen wurde, wie wurde darauf reagiert, was sind sozusagen diese ganzen Inhalte. Das ist das ganze Thema Deep Learning über das Vision-Modell. Dann gibt es das ganze Generation-Modell, also mit also wie wir gerade besprochen hatten, mit Generative AI, LLM-Modellen, dass man eben sagt, welche Subject Lines erstelle ich. Da, die müssen den Brand Guidelines folgen, ist logisch, aber sie müssen trotzdem auch zum einzelnen Nutzer passen und ihn dazu bewegen, auch die E-Mail zu öffnen. Ja? Und das dann das ganze Thema auch, was von diesen Subject Lines oder auch Texten hat funktioniert, welche Felder wurden sozusagen aus, also Field Mapping, welche Textfelder wurden dann auch nie gesehen und akzeptiert. Dann habe ich das ganze Thema Machine Learning, also da geht es dann um das Analyse-Thema, also wie ab welcher Content performt, Creative Effectiveness Score steht hier. Also was war der Impact eines bestimmten Content-Teils auf den Umsatzerfolg, Klickerfolg oder welchen Erfolg auch immer ich jetzt hier erzählen wollte. Wie erfolgreich war die Subject Line? Welche anderen Insights kann ich aus dieser Kampagne ziehen, was die Kampagne selber, aber auch die Audiences angeht. Welche Nutzersegmente haben vielleicht auf eine bestimmte Kampagne besonders gut angesprochen? Und ich kann natürlich auch schauen, sind meine verschiedenen Machine Learning-Ansätze auch signifikant? Wir haben es vorher darüber auch gesprochen, AB-Testing, ne? Also wie viele Konversionen brauche ich denn, damit ich sagen kann, hier habe ich eine Gewinnervariante sozusagen oder einen Gewinner für ein bestimmtes Audience-Segment. Also das heißt, hier ist sehr, sehr viel Datenwissen vonnöten sozusagen, um zu analysieren, welche Contents wie performen. Bei uns wird das dann im Tool so dargestellt, dass wirklich jedes hochgeladene Asset auch ein bestimmtes Scoring bekommt. Das heißt, wir können sagen, für bestimmte, also sozusagen, welche Wirkungsscores habe ich mit bestimmten Contents und Creatives erzeugt. Und dann kann ich natürlich noch als nächsten Schritt dann darauf aufbauend Predictive Machine Learning machen, also Predictive, dass ich vorausschauend plane, was zeige ich dem Nutzer als nächstes an, wenn er die E-Mail als nächstes öffnet. Wir haben ja noch den Vorteil, dass wir eben zum Zeitpunkt der Öffnung Live-Content generieren können. Das heißt, oftmals haben die digitalen Marketer ja das Problem, dass jemand im Laden dann vielleicht schon ein Produkt gekauft hat. Ja? Eigentlicher Grund, warum die ganzen Discounter jetzt alle eine eigene App haben und nicht mehr über Payback gehen oder andere Systeme, ist, dass sie wissen wollen, was hat der Olli Gassner im Supermarkt gekauft? Hat er sich den Grill, den Rucksack oder hat er sich schon die Burger Buns gekauft und zeige ich ihm als nächstes dann vielleicht die Burger Patties an oder umgekehrt. Ne? Aber das Thema Machine Learning und Prediction ist ein ganz, ganz wichtiges, dass ich eben nicht immer nur mit den gleichen Kampagnen auf die gleichen Leute einschieße, mit den gleichen Creatives, mit den gleichen Inhalten. Und dadurch natürlich aber auch schaue, in welchem Bereich bewege ich mich von der Emotionalität, von der Tonalität her meiner E-Mails. Also auch das sollte ich natürlich vorausschauend betrachten und auch für jeden Nutzer individuell anpassen. Das generelle IKEA-Du sozusagen, würde ich jetzt mal sagen, ist nett, ist sympathisch und alles passt vielleicht zur Brand, ist auch eine Vorgabe von der Brand. Aber das kann ich nicht als jeder Anbieter auch machen, je nachdem, wie seriös auch mein Geschäftsmodell ist, wie weit ich im B2B-Bereich bin, B2C, muss ich halt vielleicht auch unterschiedliche Thematiken anwenden. Und dann natürlich auch schauen, wann liest eigentlich der Oliver Gassner seine E-Mails, die er von mir bekommt. Ja, also auch das ist ein wichtiges Thema, was viele unterschätzen. Oder eben auch, wie häufig darf ich eigentlich dem Olli eine E-Mail schicken, bevor er mir abspringt und sich unsubscribt, weil er sagt, ich werde jetzt gerade zugespammt. Ja? Das ist ja immer auch ein Drahtseilakt für viele Marketer, herauszufinden, ab wann überspanne ich den Bogen. Ja? Also zum Beispiel, also bei mir war es zum Beispiel so, dass gewisse asiatische Billigshop-Anbieter es da etwas sehr schnell mit mir verscherzt haben, dass sie mich halt quasi am Tag 5-mal angeschrieben haben und ich muss dann Also jetzt bei mir ist irgendwie schon am Glücksrad stehen. bei zweimal am Tag finde ich schon ein bisschen nervig, wenn es jetzt nicht eine Fehlerkorrektur ist oder so, ja. Genau. Aber Also du siehst, aber auch das muss man in ja. den Griff bekommen. Es gibt Nutzer, bei denen ist zweimal am Tag zu wenig und es gibt Nutzer, bei denen ist einmal am Tag schon zu viel. Das heißt, auch da ist jeder so von uns so ein bisschen anders getriggert und individuell unterwegs. Und ich glaube, dass man da sehr viel Hebel hat, um das Ganze eben zu optimieren. Hier haben wir zum Beispiel mit der Firma Adidas Global innerhalb von sehr kurzer Zeit sehr viel an ja, Öffnungsraten, zusätzlichen Klickraten, aber auch zusätzlichen Umsatz über E-Mail-Kampagnen erzeugen können, mit in einer sehr kurzen Zeit quasi aufgesetzt und umgesetzt, sodass der Kunde selber, kann man dann auch auf LinkedIn nachposten, kann ich auch gerne mal dann klären, selber gepostet hat, wie erfolgreich innerhalb von kurzer Zeit er mit diesem Ensemble-Approach war für seine ganzen Kampagnen. Und das eben kombiniert dann mit unserer Echtzeit-Bildgenerierung für jeden individuell, ist natürlich ein, ja, das State of the Art, wenn ich im E-Mail-Marketing unterwegs bin. Jetzt habe ich eine Frage. Also es gibt einen Punkt, der mich noch einen Hauch irritiert. Und es könnte, die Antwort könnte sein, naja, das macht komplett die KI, weil wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, sehen ja keine zwei Leute das, was sie kriegen, gleich. Ne? Also es gibt keine zwei E-Mails, Nachrichten, whatever, Impulse, die komplett identisch sind, wenn ich das erst on the spot und für die einzelnen Personen generiere. Wie kriege ich dann noch genügend Feedback? Weil dann habe ich ja immer Größe n gleich 1. Ne? Also ich habe ja dann immer. Ich habe immer nur einen, der irgendwas sieht. Habe ich dann noch irgendeine Chance, sozusagen das neue Äquivalent des ABCD-Tests zu machen? Oder muss ich dann einfach sagen, weil was so eine KI macht, wissen wir ja auch beide, das ist manchmal so ein Hauch intransparent. Also wir wissen dann manchmal nicht, wie kommt die jetzt auf die Idee, ja, oder wie kommt die zu diesem Output, um das weniger anthropomorphisch zu beschreiben. Oder muss ich dann einfach sagen, okay, das übergebe ich jetzt komplett an den Automaten und der Automat sagt mir dann, welche Bildkomponenten was gebracht haben. Also bei DaVinci ist es ja so, dass dass der Marketer selber sozusagen seine Creative Assets, also die Kampagnen-Assets, die Produktbilder sozusagen bei uns hinterlegt, auf die wir zugreifen dürfen und die wir dann verwenden dürfen. Klar, das sind eine ganze Menge und klar, es geht in Richtung 1 zu 1 Messaging, aber für jedes dieser Bilder, das wir ja auch für verschiedene Kunden verwenden, gibt es dann eben entsprechende Scores. Also wir versuchen einfach diese Kampagnen-Assets sozusagen zu scoren, nachdem, wie sie für bestimmte Zielgruppen funktionieren und für bestimmte Nutzer da draußen und versuchen dann jedem Nutzer sein individuelles Erlebnis zu verschaffen, ist klar. Aber natürlich generell erstmal ausgehend von der Kampagne oder von der Zielvorgabe. Also das heißt, Das es gibt einen stabilen Teil dieser Nachricht und es gibt den variablen Teil dieser Nachricht. genau. Und scoren tut ihr nur auf Basis von dem stabilen oder im Wesentlichen auf der Basis von dem stabilen Teil. Es geht Oder schon um die variablen Ansätze dann natürlich auch, klar. Wobei wir natürlich dann, wenn wir gesehen haben, dass es eben Nutzer gibt, die ähnlich unterwegs sind, sozusagen, dass man dann eben versucht, dann das zu replizieren, was bei ähnlichen Nutzern dann gut funktioniert, das ist ja klar. Also man muss jetzt nicht jede Betreffszeile für 1 Million Nutzer unterschiedlich schreiben, aber man muss halt schauen, welche Betreffszeile mit welcher Gruppe und Untergruppe von diesen 1 Million Nutzern am besten harmoniert. Es ist sehr komplex. Man muss ein bisschen die Hände vom Steuer nehmen. Das ist ganz klar. Also wie beim Autopiloten im Flugzeug auch. Ich sehe aber sehr transparent, was passiert, weil wir Echtzeitanalysen haben von diesen ganzen Creative Assets sozusagen und auch sehen, welche Assets sind zum Beispiel jetzt gerade im Trend. Ja, also welche Contents funktionieren jetzt gerade in einer bestimmten Region für ein bestimmtes Nutzersegment bei einer bestimmten, keine Umgebungstemperatur besonders gut, ja? Und welche Assets sind gerade am Downtrenden, die ich vielleicht jetzt reduzieren sollte oder durch neue Assets ersetzen sollte? Das heißt, letztendlich mein Content oder mein Asset Management, das muss ich natürlich weiterhin fahren, das muss ich weiterhin pflegen, aber ich kriege mehr Umsatz, inkrementellen Umsatz pro erzeugten Content heraus, muss weniger insgesamt generieren, weil der Rest des Tools und die KI. Ich habe jetzt vielleicht auch noch einen Aspekt. Du merkst, ich bohre mal so ein bisschen in die Löcher. Wir hatten kürzlich wieder so ein bisschen die Diskussion, wenn wir jetzt mal ganz banal von einem Marketer ausgehen, der nur Text produziert, ja, der Copy schreibt oder was auch immer. Dann sagte dann jemand, naja, ich habe dann irgendwann nur noch den Senior Marketing, ja, der die ganzen KI-Schreiberlinge überwacht. Und dann war halt die Frage, wo kommt denn der Senior in 5 oder 10 Jahren her, wenn es halt keine Juniors mehr gibt, sozusagen, die die Fußarbeit machen. Ist das was, worüber ihr nachdenkt oder was ihr für Erfahrungen macht? Wie transformieren sich die Marketingabteilung der Unternehmen, mit denen ihr arbeitet? Also ich würde mal sagen, dass keine Marketingabteilung, mit der wir zusammenarbeiten, deswegen weniger Leute beschäftigt als vorher. Ja, vielleicht nicht so viele externe Ressourcen braucht, wenn es um die Variationen des Contents geht, aber weiterhin natürlich Grafik, Design und Agenturen braucht, wenn es um die initiale Erstellung geht, so wie bisher auch. Nur in, es ist ja so, wir sind momentan nicht 1:1 unterwegs, ne? Also das heißt, dieser 1:1 Content, dass ich 1:1 personalisiere, das erzeugt natürlich schon eine ganze Menge an möglichen Variationen und Creatives, ja. Muss mal sozusagen mit Top Bildgenerierungstools kannst du 60.000 Varianten in der Stunde erzeugen. Wir haben aber mit unserer Studiolösung teilweise bis zu 1 Million in der Minute oder so, die unterschiedlichen Varianten. Durch das, dass wir eben über ein Layering-System arbeiten, dass wir nicht jeden Teil Content neu generieren. Ich würde sagen, dass wir sehr viel die Kunden an die Hand nehmen momentan, ihnen zeigen, wie sie ihre Content-Prozesse weiter aufsetzen und richtig machen können. Ich glaube auch, dass die neue Generation, die jetzt am Start ist, mit sehr viel mehr Wissen aus der Uni, aus der Ausbildung kommt und KI-Wissen schon mitbringt, sehr viel mehr auch wieder das Thema Kreativität geschätzt wird. Also da würde ich auch einen großen Fokus in der Bildung in Deutschland darauf legen, dass wir die Kumu-Tu-Fächer, die also Kunst, Musik und Turnen oder alles, was so in Richtung kreative Entfaltung der Kinder geht, dass wir das wieder verstärken, weil das wird im Zeitalter KI gebraucht, nicht das manuelle Replizieren von standardisierten Prozessen. Also, dass ich am Fließband arbeite, das wird nicht mehr gebraucht, das kann die KI besser und schneller und effizienter. Aber das, was wir produzieren und wie wir es in welcher Geschmacksrichtung haben wollen und dass es eben was Neues entsteht, da denke ich mal, können natürlich KI-Prozesse unterstützen, aber da die Idee und der Wille, der intrinsische Wille, die Motivation kommt eigentlich von von den Mitarbeitern im Marketing. Und ich glaube, dass da noch viel, also Möglichkeiten besteht, auch also auch die junge Generation wieder fürs Marketing mehr zu begeistern und auch an die Hand zu nehmen, dass sie solche Flugzeuge zu fliegen lernt, ja. Und sie werden da also diesen Flugzeugführerschein nur machen können, wenn sie auch wirklich Hand anlegen und wenn man ihnen die Chance dazu gibt. Deswegen kann ich auch nur allen CMOs da draußen sagen, nutzt die Chance, probiert diese neuen Technologien aus, aber überwacht halt auch, dass es dann auch tatsächlich genutzt wird und nicht nur einfach, man hat ein Tool eingekauft und denkt, damit ist jetzt schon das Problem gelöst. Das so ist es nicht. Ja, also es ist immer noch, man muss auf diese neue Reise die Mitarbeiter schulen. Es ist ein Prozess, es ist viel Change Management, wenn ich in Richtung KI-gestützte Marketingprozesse gehe. Und ja, also was ich halt sehe, ist, wer heute jetzt noch mit Faxprozessoptimierung ankommt, der braucht eben sich nicht wundern, wenn er in den nächsten 10 Jahren keine Rolle mehr spielt am Markt. Ja. Zwei Anekdoten zum Thema, beziehungsweise, nee, also eine Sache, was mich schon geschockt hatte vor ein paar Jahren, ein ehemaliger Germanistik-Prof, bei dem ich auch Vorlesungen gehört hatte oder Seminare, der wurde dann Rektor der Uni und hat auch eigentlich in diesen Chor eingestimmt, wir brauchen mehr Ingenieure, ja, wo ich dann dachte, ja, danke fürs Gespräch. Und das hat man ja auch allenthalben gehört und ich glaube schon auch, wir brauchen mehr Kulturwissenschaftler, Literatur, Kunst, Medien und so weiter. In Konstanz an der Uni heißt es LKM, Literatur, Kunst, Medien. Die anderen nennen das Lachen, Klatschen, Malen. Aber es ist halt, ich glaube, es braucht auch diesen anderen Denkmodus, ne, um mit solchen Tools dann entsprechend umzugehen und um sich auf Ebenen zu begeben, wo man sieht, wenn irgendeine Bildlichkeit falsch läuft oder wo man dann nicht einfach sagt, naja, Augen zu und durch oder so, sondern dann sagt, Moment, was machen wir hier eigentlich? Und also ich fand dein Plädoyer, aber auch mal zu sagen, hey, probiert das mal aus. Da habt ihr ja sicher angemessene Angebote oder Möglichkeiten, wie er das transportiert, dass die Leute das mal ausprobieren können. Also wenn dann, ich sage jetzt wieder das böse W-Wort, wenn dann die Werbung besser wird, ne? Also wenn das, was in meiner Inbox aufschlägt, vielleicht ein bisschen weniger häufig aufschlägt und ein bisschen zielgerichteter, also eben übertreibe nochmal, der Aldi-Prospekt nur mit Technik und scharfen Soßen, mal übertrieben gesagt, dann müssen wir vielleicht fürs Printmarketing auch nicht mehr so viele Bäume umbringen oder so. Ja. Du bringst mich gerade noch mal zum Bundesliga-Newsletter, den du vorher mal Ah angesprochen ja, genau, hast, das mal machen wir jetzt noch Briefing als als Abschlussschmankerl für Abschluss. das Stündchen, genau. Das fand ich schon geil, ja, also was du da erzählt hast. Also, obwohl mich Fußball exakt null interessiert, fand ich den super. Erzähl den Also eine Bundesliga-Newsletter. der Kampagnen, die wir mit unserem Kunden Sky Deutschland umsetzen, ist, es gibt einen Fußball-Bundesliga-Newsletter, der wird einmal pro Woche verschickt. Und zwar meines Wissens am Freitagmorgen. Und am Freitagmorgen steht halt drin, was jetzt dich erwartet als Fußballfan. Und zwar im Hero Banner, je nachdem, welchen Verein du am meisten angeschaut hast oder wo du schon mal gesagt hast, du bist Fan von Verein ABC. Nehmen wir mal VfB Stuttgart, FC Bayern, Leverkusen oder Dortmund, ja, dann würde quasi der Spieltag sozusagen mit dem Hero-Banner beginnen. Keine Ahnung, FC Bayern-Fan. Du hast oben FC Bayern spielt gegen Dortmund, war es jetzt letztes Mal. Na, also das heißt, du hast dann aber auch alles rot eingefärbt. Du hast den Tabellenplatz vom FC Bayern. Du siehst die Hintergrundinformationen, die aktuellen, und hast eben sozusagen die gesamte Vorteile. Das ist aber nur, wenn du diese E-Mail quasi vor dem Spiel öffnest. Während dem Spiel wird dir schon quasi der Zwischenstand angezeigt. Ja, wie ist der gerade der aktuelle Spielstand? Wenn du den aber erst am Sonntag oder Montag nach dem Spieltag öffnest, dann kriegst du quasi den Spielbericht schon mit angezeigt. Und das nächste dabei ist, also wer dann entscheidet, ja, nach dem 0:4, ich bin kein Dortmund-Fan mehr, der könnte dann quasi den Verein auch wechseln, indem er einfach unten auf ein anderes Logo klickt und sagt, ich bin jetzt aber Fan von dem. Und kriegt dann das als Grundeinstellung sozusagen. Also es geht auf die Wünsche der Nutzer an. Es ist komplett dynamisch. Also die E-Mail quasi verändert sich, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt ich sie öffne. Und sie ist wirklich auf jeden 1:1 angepasst, der eben ein bestimmtes Fanverhalten gezeigt hat, sodass eben er als Fan von dem Verein interessiert. Also ganz ehrlich, na, mich interessiert, wie die anderen Vereine auch gespielt haben, aber wenn ich mal für meinen Verein, der ist Ja. natürlich am wichtigsten, ja, ist ja Das klar. ist das, Muss wofür du die einfach zeigen. E-Mail, das ist das, wofür du die E-Mail öffnest. Du willst, wenn du die E-Mail nochmal Genau. aufmachst. Also die E-Mail wird praktisch zu so einer Art dynamischen Newsroom, ne, wenn man so will. Ja? Genau. Also die sich an das anpasst, was gerade draußen passiert. Und das fand ich schon relativ cool. Ob man jetzt dann, also man kann natürlich, ich gehe davon aus, wenn ihr da in Deutschland operiert, dass ihr das alles datenschutztechnisch entsprechend wasserdicht natürlich macht. Muss sein. Aber ich meine, ich weiß nicht, bei den Bayern-Fans in meinem Umfeld weiß ich, wer Bayern-Fan ist. Ne? Also das ist jetzt nicht mehr, meistens erkenne ich es hier auf dem Dorf, erkennst du, dass da, dass die entsprechende Flagge gehisst ist als ein Flaggenmast vor seinem Einfamilienhaus. Ja? Aber das finde ich schon cool. Und wenn man das jetzt für andere Themen halt auch macht, seien es jetzt Aktien oder sei es, keine Ahnung, Rezepte, ja, ich will mich so und so ernähren. Und dann sagt der Mensch, das ist gerade günstig oder der Supermarkt hat gerade das im Angebot, was du gerne isst. Oder. Da gibt es ja unheimlich viele Möglichkeiten, das anzupassen. Und das finde ich schon cool, dass die E-Mail sozusagen sich an der Zeitachse verwandelt, je nachdem, ja, oder was weiß ich, jetzt hat nur noch der und der Laden offen, da kriegst du aber das. Solche Dinge, das finde ich schon relativ cool. Ja, also das zum Beispiel, alles, was du jetzt genannt hast, sind typische Use Cases, die wir umsetzen oder auch schon umgesetzt haben. Also zum Beispiel eben auch, welches ist der Laden, wenn du die E-Mail öffnest, zum Beispiel bist du gerade auf Reisen, du bist jetzt in Hamburg und nicht am Bodensee. Das heißt, wenn du in Hamburg bist, wo ist der nächste, keine Ahnung, die nächste Parfümerie oder das nächste Restaurant, das eben deinen Wünschen entspricht. Auch sowas kann man natürlich, oder von diesem Anbieter, von dem du die E-Mail bekommen hast, zum Beispiel, gibt es jetzt einen Shop und das Produkt, das du gerade suchst, gibt es in diesem Shop auch noch dreimal verfügbar zu dem und dem Preis. Du kannst es jetzt holen, ist noch 200 Meter entfernt. Auch sowas können wir direkt in die E-Mail mit rein, dynamisch. Das heißt, wenn du dann wieder zurück bist am Bodensee, wird es halt wieder deinen gewohnten Laden Würde angezeigt sich da bekommen, die Stückzahl, anpassen. die es da gibt. Genau. Weil wir das Ganze eben API-basiert in Echtzeit den Content beeinflussen können, je nachdem, klar, location-based muss natürlich das Opt-in vorliegen, Ja, aber klar. wenn wir das Opt-in haben, dann können wir natürlich entsprechend hier das Relevante anzeigen, was in deiner Region jetzt gerade oder in deinem Umfeld passiert. Ist Sehr natürlich cool. gerade mobile auch sehr, sehr, sehr, sehr stark, aber im Mobile-Bereich, Also auch ich, da könnten wir jetzt nochmal einen ganzen Podcast dazu oh machen. ja, Ja. also ich bin gespannt, worüber wir in 2 oder 3 Jahren reden. Ja, wahrscheinlich mit Augmented Reality, Blockchain, whatever. Ja, also da sollten wir, also wenn du mal wieder was Neues hast, egal ob du die Firma wechselst oder bei derselben bleibst und die sich weiterentwickelt, melde dich gern, weil das finde ich schon spannend und ich finde auch gut, wenn wir beim KI-Thema mal von diesem reinen Prompting generell, hier sind die besten 2000 Prompts für deinen täglichen Alltag, wo ich denke, um Himmels Willen, wer will 2000 Prompts, ja? Da brauchst du ja einen Prompt, der dir den Prompt sucht, ja? Und den richtigen. Dafür gibt es schon KI. Aber Also wie ja, also. gesagt, dass man mal von dieser generativen Schiene, die durchaus anregend ist, mal runterkommt und mal schaut, was kann man denn im echten Kommunikationsleben Cooles damit machen. Timo, ich danke dir ganz herzlich. Liebe Leute, Timo von Focht, also Focht, findet ihr ihn bei LinkedIn und Timo mit einem M. Der freut sich, wenn ihr ihn ansprecht. Movable Inc. Ja, auch ein cooler Unternehmensname, ne? Und uns passt sehr gut zu den dynamischen Newslettern natürlich. Genau. Liebe Leute, lebt lange und in Frieden. Möge der Saft mit euch sein. Wir sagen Bye-bye. Vielen lieben Dank, Jolie.